Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Fünfter Teil. Niemand hätte gedacht und niemand hatte behauptet, dass Angela Vicario nicht Jungfrau sei. Man wusste von keinem früheren Verlobten von ihr. Sie war mit ihren Schwestern unter der eisernen Obhut einer strengen Mutter aufgewachsen. Noch 2 Monate vor ihrer Eheschließung erlaubte Pura Vicario nicht, dass sie allein mit Bayardo San Roman das Haus ansah, in dem sie wohnen würden. Vielmehr begleiteten sie und der blinde Vater sie dorthin, um über ihre Ehre zu wachen. Das Einzige, worum ich Gott bat, war, er möge mir Mut geben, dass ich mich tötete, sagte Angela Vicario zu mir. Aber er hat ihn mir nicht gegeben. Sie war so kopflos, dass sie beschloss, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen, um sich von jenem Martyrium zu befreien, als ihre beiden einzigen Vertrauten, die ihr beim Stoffblumennähen am Fenster halfen, ihr die lobenswerte Absicht ausredeten. Ich gehorchte ihnen blind, sagte sie zu mir, da sie mir eingeredet hatten, sie wüssten, wie man Männer hinters Licht führt. Sie versicherten ihr, fast alle Frauen verlören ihre Jungfernschaft bei Unfällen in der Kindheit. Sie bestanden darauf, dass auch die schwierigsten Ehemänner sich mit allem abfänden, sofern niemand etwas davon erführe. Schließlich überzeugten sie sie davon, dass die meisten Männer so verängstigt in die Hochzeitsnacht gingen, dass sie ohne die Hilfe der Frau ohnehin nichts zustande brächten und in der Stunde der Wahrheit nicht für die eigenen Handlungen einzustehen vermöchten. Das Einzige, woran sie glauben, ist das, was sie auf dem Leintuch sehen, sagten sie zu ihr. Daher brachten sie ihr Hebammenkniffe bei, damit sie den Verlust ihres Kleinods verschleiern und an ihrem ersten Morgen als Jungvermählte das Leintuch mit dem Ehrenflecken im sonnenhellen Innenhof ihres Hauses ausbreiten könne. In dieser Illusion heiratete sie. Bayardo San Roman seinerseits heiratete vermutlich in der Illusion, sein Glück mit dem ungewöhnlichen Gewicht seiner Macht und seines Vermögens erkauft zu haben, denn je größer die Pläne für das Fest wurden, desto mehr Wahnideen fielen ihm ein, wie es noch größer zu machen sei. Auch dachte er daran, die Hochzeit um einen Tag zu verschieben, als der Besuch des Bischofs angesagt wurde, damit dieser sie traue. Doch Angela Vicario widersetzte sich der Absicht. »In Wahrheit«, sagte sie zu mir, »wollte ich nicht von einem Mann eingesegnet werden, der nur die Kämme der Hähne in seine Suppe schneidet und den ganzen restlichen Hahn in den Müll wirft.« Übrigens gewann das Hochzeitsfest auch ohne den bischöflichen Segen eine so wenig zu bändigende Eigengesetzlichkeit, dass es sogar Bayardo San Romans Händen entglitt und schließlich ein öffentliches Ereignis wurde. General Petronio San Roman und seine Familie kamen dieses Mal mit dem Galaschiff des Nationalkongresses angereist, das bis zum Ende des Fests am Kai verteut blieb. Und mit ihnen kamen viele erlauchte Personen, die jedoch in der Menge neuer Gesichter unbemerkt blieben. Sie brachten so viele Geschenke mit, dass der verkommene Bau des ersten Kraftwerks instand gesetzt werden musste, um die herrlichsten von ihnen zur Schau zu stellen. Die übrigen wurden gesammelt in das alte Haus des Witwers Dexios gebracht, das schon bereit stand, die Neuvermählten zu empfangen. Dem Bräutigam schenkten sie ein Cabriolet, auf dem in gotischen Lettern unter dem Markennamen sein Name eingraviert war. Der Braut schenkten sie ein rein goldenes Tafelservice für 24 Personen. Außerdem brachten sie eine Balletttruppe mit und 2 Walzerorchester, die weder mit den örtlichen Kapellen noch mit den zahlreichen Gauchosängern und Akkordeongruppen harmonisierten, die vom Lärm des Festes angelockt worden waren. Die Familie Vicario wohnte in einem bescheidenen Haus mit Backsteinmauern und einem Palmendach, in dessen Luken im Januar die Schwalben nisteten. Es hatte eine fast vollständig mit Blumentöpfen besetzte vordere Terrasse und einen geräumigen Hinterhof mit Obstbäumen und frei herumlaufenden Hühnern. Im hinteren Teil des Hofs betrieben die Zwillinge eine Schweinezucht mit Schlachtstein und Rangiertisch, eine nützliche häusliche Einnahmequelle, seit Pontio Vicario das Augenlicht verloren hatte. Das Geschäft hatte Pietro Vicario begonnen, doch als dieser zum Militärdienst abrückte, lernte auch sein Zwillingsbruder das Schlachterhandwerk. Das Innere des Hauses reichte kaum als Wohnraum aus. Daher versuchten die älteren Schwestern, ein Haus zu mieten, als sie merkten, welches Ausmaß das Fest annehmen würde. »Stell dir vor«, sagte Angela Vicario zu mir, »sie hatten an Placida Lineros Haus gedacht. Doch Gottlob versteiften sich meine Eltern auf ihren alten Grundsatz. Entweder unsere Töchter heiraten in unserem Schweinekoben oder sie heiraten nicht. So frischten sie die ursprüngliche gelbe Farbe des Hauses auf, sie brachten die Türen in Ordnung, reparierten die Fußböden und verliehen dem Haus, das für eine so aufwendige Hochzeit erforderliche, möglichst würdevolle Aussehen. Die Zwillinge verfrachteten die Schweine an einen anderen Ort und kalkten den Schweinestall weiß. Doch es war trotzdem klar, dass zu wenig Platz sein würde. Schließlich entfernten die Eltern auf Bajardo San Romans Betreiben den Hofzaun, baten die Nachbarn, ihre Häuser für den Tanz zur Verfügung zu stellen und stellten zum Bewirten der Gäste Schreinertische unter dem Laubwerk der Tamarinden auf. Den einzigen unvorhergesehenen Zwischenfall verursachte der Bräutigam am Morgen der Hochzeit, denn er holte Angela Vicario mit 2 Stunden Verspätung ab und sie hatte sich geweigert, das Brautkleid anzuziehen, solange sie ihn nicht unter dem Dach ihres Elternhauses sah. »Stell dir vor«, sagte sie zu mir, »es hätte mich sogar gefreut, wenn er nicht gekommen wäre, aber nicht, wenn er mich angezogen im Stich gelassen hätte.« Ihre Vorsicht schien natürlich, denn es gab für eine Frau kein beschämenderes öffentliches Missgeschick, als im Brautkleid sitzen gelassen zu werden. Dagegen musste die Tatsache, dass Angela Vicario wagte, Schleier und Orangenblüten anzulegen, ohne Jungfrau zu sein, hinterher als eine Entweihung der Reinheitssymbole gedeutet werden. Meine Mutter war die einzige, die das rückhaltlose Ausspielen gezinkter Karten als Mutprobe ansah. Zu jener Zeit, erklärte sie mir, verstand Gott diese Dinge. Hingegen weiß bis heute niemand, mit welchen Karten Bajardo San Roman spielte. Von dem Augenblick an, da er schließlich erschien, in Cutaway und Zylinder, bis er mit dem Geschöpf seiner Qualen vom Ball floh, war er das vollkommene Abbild des glücklichen Bräutigams. Ebenso wenig hat man erfahren, mit welchen Karten Santiago Nazar spielte. Ich war mit ihm die ganze Zeit in der Kirche und auf dem Fest zusammen und mit Cristo Bedoya und meinem Bruder Luis Enrique und keiner von uns spürte die geringste Veränderung in seinem Verhalten. Ich habe dies mehrmals wiederholen müssen, denn wir 4 waren gemeinsam aufgewachsen, in derselben Schule gewesen und hatten zur selben Ferienbande gehört. Und niemand konnte annehmen, dass wir ein Geheimnis und noch dazu ein so großes Geheimnis nicht geteilt hätten. Santiago Nazar war ein Mann fürs Feste und seinen größten Genuss erlebte er am Vorabend seines Todes, als er die Kosten der Hochzeit berechnete. In der Kirche schätzte er, dass Blumenschmuck im Wert von 14 Beerdigungen erster Klasse aufgewendet worden war. Dieser Genauigkeitsfimmel sollte mich noch viele Jahre verfolgen, denn Santiago Nazar hatte mir oft gesagt, der Geruch von muffigen Blumen stehe für ihn in unmittelbarer Beziehung zum Tod. Und an jenem Tag wiederholte er dies beim gemeinsamen Betreten des Gotteshauses. »Ich will keine Blumen bei meiner Beerdigung«, sagte er zu mir, ohne zu ahnen, dass ich am nächsten Tag dafür sorgen musste, dass keine gestreut würden. Auf dem Weg von der Kirche zum Haus der Vicarios stellte er die Kosten der bunten Girlanden zusammen, mit denen die Straßen geschmückt waren. Er berechnete den Preis der Musik und des Feuerwerks und sogar des Hagels von ungeschältem Reis, mit dem wir auf dem Fest empfangen wurden. In der Mittagsmattigkeit machten die Jungvermählten die Runde im Innenhof. Bajardo San Roman war unser Busenfreund, unser Kneipenfreund geworden, wie man damals sagte, und schien sich an unserem Tisch wohlzufühlen. Angela Vicario, ohne Schleier und Kränzchen im durchgeschwitzten Atlaskleid, hatte auf einmal die Miene der verheirateten Frau aufgesetzt. Santiago Nazar rechnete und sagte zu Bajardo San Roman, die Hochzeitskosten dürften sich bis zur Stunde auf etwa 9.000 Pesos belaufen. Offensichtlich fasste Angela Vicario das als Unverfrorenheit auf. »Meine Mutter hat mich gelehrt, dass man vor fremden Leuten nicht von Geld spricht«, sagte sie zu mir. Bajardo San Roman hingegen nahm die Sache gutmütig und sogar mit einer gewissen Prahlsucht auf. Fast, sagte er. Aber wir fangen ja erst an. Zum Schluss wird es mehr oder weniger das Doppelte sein. Santiago Nazar machte sich anheischig, dies bis zum letzten Centavo auszurechnen, und sein Leben reichte gerade dazu aus. In der Tat wies er anhand der endgültigen Ziffern, die er am nächsten Tag im Hafen, 45 Minuten bevor er starb, von Cristo Bedoya geliefert bekam, nach, dass Bayardo San Romans Prognose gestimmt hatte. Ich hatte eine ziemlich wirre Erinnerung an das Fest bewahrt, bevor ich beschloss, es durch fremde Erinnerungen stückweise wiederherzustellen. Jahrelang war in meinem Elternhaus davon die Rede gewesen, dass mein Vater zu Ehren der Neuvermählten wieder auf seine Jugendgeige gespielt, dass meine Schwester, die Nonne, in ihrer Tracht einer Klosterpförtnerin einen Merengue getanzt, dass Dr. Dionisio Iguaran, ein Vetter väterlicherseits meiner Mutter, durchgesetzt hatte, dass sie ihn mit dem offiziellen Schiff mitnahmen. Nur um am nächsten Tag, wenn der Bischof käme, nicht mehr da zu sein. Im Verlauf der Nachforschungen für diese Chronik sammelte ich mehrere Randerlebnisse, unter ihnen die schmerzhaften Erinnerungen an Bayardo San Romans Schwestern, deren Samtkleider mit den durch goldene Klemmen am Rücken befestigten großen Falterflügeln größere Aufmerksamkeit auslösten als der Federbusch und die Kriegsordenspanzerung ihres Vaters. Viele wussten, dass ich Mercedes Barja, die damals gerade die Volksschule beendet hatte, im Festtaumel einen Heiratsantrag machte, wie auch sie selbst mich daran erinnerte, als wir 14 Jahre später heirateten. Das eindringlichste Bild, das ich von jenem unliebsamen Sonntag für immer bewahrt habe, war der alte Poncio Vicario, der allein auf seinem Hocker mitten im Innenhof saß. Man hatte ihn, vielleicht in der Annahme, es sei der Ehrenplatz, dorthin gesetzt, und die Gäste stießen mit ihm zusammen, verwechselten ihn mit jemand anderem, schoben ihn auf eine leere Sitzgelegenheit ab, damit er nicht störe, und er bewegte sein schneeweißes Haupt nach allen Seiten mit dem verwirrten Gesichtsausdruck eines jüngst Erblindeten, der Fragen beantwortete, die nicht ihm galten, und flüchtige Begrüßungen erwiderte, die niemand an ihn richtete. Glücklich in seinem Umkreis des Vergessens, mit dem von Stärke steifen Hemd und dem Guac-Spazierstock, den man ihm für das Fest gekauft hatte. Der offizielle Teil endete um 6 Uhr abends, als die Ehrengäste sich verabschiedeten. Das Schiff fuhr ab mit strahlenden Lichtern und einer Schleppe aus Piano-Walzertönen, und einen Augenblick trieben wir über einen Abgrund aus Ungewissheit, bis wir uns gegenseitig wiedererkannten und uns ins Festgewoge stürzten. Kurz darauf erschienen die Neuvermählten im Automobil mit heruntergeklapptem Verdeck, das sich durch das Gewühl mühsam an den Weg bahnte. Bayardo San Roman ließ Feuerwerkskörper knallen, trank Branntwein aus den Flaschen, die ihm die Menschenmenge reichte, und stieg mit Angela Vicario aus dem Wagen, um sich in den Rundtanz der Cumbiamba einzureihen. Zuletzt befahl er, wir sollten auf seine Rechnung weitertanzen, solange unser Leben reichte, und führte seine erschreckte Gemahlin in das Haus seiner Träume, in dem der Witwer der Xios glücklich gewesen war. Das Volksvergnügen zersplitterte sich in Teilbelustigungen bis gegen Mitternacht, und nur Clotilde Amantas Laden auf einer Seite des Platzes blieb geöffnet. Santiago Nazar und ich gingen mit meinem Bruder Luis Enrique und Cristo Bedoya zu Maria Alejandrina Cervantes Haus der Barmherzigkeiten. Dort erschienen mit vielen anderen auch die Brüder Vicario und tranken mit uns und sangen mit Santiago Nazar 5 Stunden, bevor sie ihn töteten. Vermutlich glühten noch verstreut einige Funkenherde des eigentlichen Festes, denn von überall her trug der Wind uns das Echo von Musik und fernen Streitereien zu, die immer matter klangen, bis schließlich das Horn des Bischofsschiffs aufheulte. Pura Vicario erzählte meiner Mutter, sie habe sich um 11 Uhr abends zu Bett gelegt, nachdem die ältesten Töchter ihr geholfen hatten, die Verwüstungen des Hochzeitsfests etwas aufzuräumen. Gegen 10 Uhr, als noch einige Betrunkene im Innenhof sangen, hatte Angela Vicario wegen eines im Kleiderschrank ihres Schlafzimmers verwahrten Köfferchens mit persönlichen Gegenständen zu ihr geschickt, und sie selber wollte ihr auch eine Handtasche mit Tageswäsche geben, doch der Bote hatte es eilig. Sie hatte tief geschlafen, als an der Tür geklopft wurde. Es waren drei sehr langsame Schläge, erzählte sie meiner Mutter, aber sie klangen seltsam nach schlechten Nachrichten. Sie erzählte ihr, sie habe die Haustür geöffnet, ohne das Licht anzuzünden, um niemanden zu wecken, und sah Bayardo San Roman im Schein der Straßenlampe im aufgeknöpften Seitenhemd und seiner durch Gummihosenträger festgehaltenen modischen Hose. Er war grün wie in den Träumen, sagte Pura Vicario zu meiner Mutter. Angela Vicario stand im Dunkeln, so dass sie erst sah, als Bayardo San Roman sie am Arm packte und ins Licht zerrte. Ihr Atlaskleid hing in Fetzen. Bis zur Taille war sie in ein Badetuch gewickelt. Pura Vicario glaubte, sie seien mit dem Automobil den Abhang hinuntergestürzt und unten tot liegen geblieben. »Ave Maria Purissima«, sagte sie entsetzt. »Antwortet mir, wenn ihr noch von dieser Welt seid.« Bayardo San Roman trat nicht ein, sondern stieß seine Frau sanft ins Innere des Hauses, ohne ein Wort zu sprechen. Dann küsste er Pura Vicario auf die Wange und sprach zu ihr mit einer Stimme voll tiefster Mutlosigkeit, aber großer Zärtlichkeit. »Dank für alles, Mutter«, sagte er zu ihr, »Sie sind eine Heilige.« Nur Pura Vicario wusste, was sie in den nachfolgenden zwei Stunden tat, und ging mit ihrem Geheimnis in den Tod. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass sie mich mit einer Hand festhielt und mit der anderen so wütend zuschlug, dass ich glaubte, sie werde mich umbringen, erzählte mir Angela Vicario. Doch bei all dem gab sie so wenig laut von sich, dass ihr Mann und ihre ältesten Töchter, die in den anderen Zimmern schliefen, bis zum Tagesanbruch, als das Verhängnis sich bereits erfüllt hatte, nichts erfuhren. Die Zwillinge, von ihrer Mutter eilends herbeigerufen, kehrten kurz vor 3 Uhr ins Haus zurück. Sie fanden Angela Vicario mit einem von Schlägen zerstundenen Gesicht auf dem Esszimmersofa liegen, aber sie weinte nicht mehr. »Ich hatte keine Angst mehr«, sagte sie zu mir. »Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, als hätte ich endlich den Albtraum des Todes abgeschüttelt und ich wünschte nur, alles möge rasch zu Ende gehen, damit ich mich ins Bett werfen und schlafen konnte.« Pedro Vicario, der entschlossenere der Brüder, riss sie am Gürtel hoch und setzte sie an den Esszimmertisch. »Los, Mädchen«, sagte er zitternd vor Wut, »sag uns, wer es war.« Sie zögerte nur lange genug, um den Namen zu sagen. Sie suchte ihn in der Finsternis, fand ihn auf den ersten Blick unter so vielen, vielen dieser und der anderen Welt verwechselbaren Namen und nagelte ihn mit sicherem Pfeil an die Wand wie einen wehrlosen Falter, dessen Todesurteil von vornherein feststand. »Santiago Nazar«, sagte sie,